Gespräch 5. Wann hatte Ihr Sohn denn das letzte Mal einen Pseudokrupp-Anfall? Ach, das ist schon länger her. Was meinen Sie denn mit länger? Ja, so bestimmt schon 6 oder 7 Wochen. Mussten Sie ihm ein Kortisonzäpfchen geben? Nein, es ging auch so. Ich konnte ihn beruhigen und an der frischen Luft wurde es besser.